Kundgabe 4375. Empfangen durch Bertha Dudde am 14.07.1948. Amt der rechten Diener Gottes. Ich habe einem jeden von euch, die ihr mir dienen wollet, ein Amt zugeteilt, das ihr gewissenhaft versehen sollet, auf das ich euch als meine Diener segnen und euch als treue Knechte aufnehmen kann in mein Reich, so eure Stunde gekommen ist, da ich die Seele vom Körper trenne. Denn eures Verweilens auf dieser Erde ist nicht mehr von langer Dauer, selbst wenn ihr das letzte Ende erlebet. Die Welt ist jetzt schon reif zum Untergang. Doch einige wenige Seelen sind noch zu retten, wozu ich euch benötige. Und dies allein ist eure Aufgabe, dass ihr die Wahrheit verbreitet, die ihr direkt von mir empfanget. Darum führe ich euch immer wieder Menschen zu, denen ihr mein Evangelium verkünden sollet, die ihr aufmerksam machen sollet auf mein Wirken an euch und denen ihr Aufklärung geben könnet auf Fragen, die sie stellen, ihr Nachleben betreffend und den Zweck ihres Erdenlebens. Es gibt viele fragende Menschen, denen eine rechte Antwort große Hilfe ist in ihrer geistigen Entwicklung. Und um dieser Willen zögere ich noch mit dem letzten Vernichtungswerk und gebe ihnen Zeit und Gelegenheit, zu mir zu finden. Doch ihr, meine Diener auf Erden, müsstet euch jener Menschen annehmen, denn nur durch Menschenmund kann ich zu ihnen reden und ihnen die rechte Antwort geben. Nehmet diese eure Aufgabe ernst und seid mir treue Mitarbeiter in der kurzen Zeit, die euch noch auf Erden beschieden ist. Denn bald ist die Zeit vorüber. Bald habt auch ihr überwunden, was euch drückt. Bald werdet ihr den Lohn in Empfang nehmen dürfen, den ich euch als meinen Mitarbeitern verheißen habe. Bald hat Leid und Mühsal sein Ende gefunden. Glaubet dies und schaffet und wirket und nützet jede Gelegenheit aus, euren Mitmenschen Kenntnis zu geben, dass auch sie sich vorbereiten sollen auf ein schnelles Ende. Gebt ihnen Aufschluss, auch wenn ihr keinen Glauben findet, und bedenket, dass jede ungenützte Gelegenheit den Verlust einer Seele bedeuten kann, dass ihr Licht bringen könnet in die geistige Dunkelheit, auf dass die Seele den Weg findet, der zu mir führt. Und so seid eifrig in eurer Tätigkeit, setzet eure geistige Arbeit jeder irdischen voran, und es wird euch auch die letztere gesegnet sein, so dass ihr sie leicht mit meiner Unterstützung bewältigen könnet. Denn ich brauche euch zur geistigen Mitarbeit und segne euch, so ihr mir gewissenhaft und freudig dienet. Amen.